Deutschlandfunk, Europa heute. Seit dem angekündigten Rückzug der US-Truppen in Syrien bereitet die türkische Regierung den Einmarsch in die kurdischen Gebiete im Norden Syriens vor. Dagegen protestieren auch die Einwohner von Diyarbakir, der Kurdenmetropole im Südosten der Türkei. Die Stadt ist noch immer schwer gezeichnet von den Kämpfen vor 3 Jahren. Hunderte Menschen kamen dabei ums Leben. Jugendmilizen der PKK hatten sich damals in der Altstadt verschanzt. Die türkische Armee und Polizei feuerte monatelang mit schwerem Geschütz dagegen, während sich die Zivilisten versteckten. Die Kämpfe endeten im März 2016, doch die Aufarbeitung hat noch nicht einmal begonnen. Und das auch, weil eine öffentliche Diskussion von beiden Seiten unterdrückt wird, vom Staat und der PKK. Eine der wenigen Stimmen, die sich von keiner Seite vereinnahmen ließ, gehört der 43-jährigen Menschenrechtlerin und Schriftstellerin Nurcan Baysal. Susanne Güsten hat sie in Diyarbakir getroffen. Nur auf den ersten Blick geht in der Altstadt von Diyarbakir alles seinen gewohnten Gang. Auf der Hauptstraße flanieren die Menschen an Geschäften und Lokalen vorbei. Doch die Querstraßen sind östlich der Hauptstraße alle abgeriegelt, mit 3 Meter hohen Betonsperren. Die Stadtviertel dahinter sind Sperrgebiet und dürfen seit 3 Jahren nicht mehr betreten werden. Rund ein Drittel der gesamten Altstadt. Durch einen Spalt im Beton sind zerbombte Häuser zu sehen. Hier und da erinnert eine flatternde Gardine oder ein zerborstener Küchentisch an die Bewohner, die im Winter 2015/16 vor den Kämpfen zwischen PKK-Milizen und der türkischen Armee flohen oder dabei ums Leben kamen. Dahinter türmt sich bergeweise Schutt, denn die Regierung lässt diese Stadtviertel komplett abreißen. Monatelang tobten die Gefechte in jenem Winter. Die PKK hatte die Altstadt zur befreiten Zone erklärt und gegen die türkischen Behörden verbarrikadiert. Armee und Polizei belagerten und beschossen sie, um sie zurückzuerobern. Das Leben in den Neubauvierteln ging inzwischen einfach weiter. Die Entwicklungshelferin Nurcan Baysal hörte in ihrem Büro nahe der Altstadt jeden Geschützeinschlag und wollte das nicht ertragen. You are living and someone is dying. Du lebst hier, dort sterben Menschen, dazwischen liegen nur 100 Meter und du kannst nichts tun. Man beginnt an der eigenen Menschlichkeit zu zweifeln. Your humanity. In Diyarbakir geboren, machte Nurcan Baysal eine akademische Karriere in Ankara, bevor sie vor 20 Jahren in ihre Heimatstadt zurückkehrte, um sich für die Armutsbekämpfung in der Kurdenregion zu engagieren. Inzwischen kennt hier jeder ihren Namen. Als die Kämpfe in der Altstadt ausbrachen und Menschen unter dem Geschützdonner in ihren Kellern festsaßen, beschloss sie zu handeln. Ich habe Leute von der Regierungspartei und von der Kurdenpartei zusammengerufen und wir haben hier an diesem Tisch besprochen, wie wir die Menschen retten können. Das war viel schwieriger und langwieriger, als es sich anhört, erzählt Nurcan Baysal. Die Behörden hielten alle da drin für Terroristen und wir versuchten ihnen klarzumachen, dass auch Zivilisten und Kinder dabei waren. Ich habe das dann so gemacht, dass ich mit den Menschen in den Kellern telefoniert und die Gespräche aufgezeichnet habe. Dann bin ich mit den Aufnahmen zum Gouverneur gegangen und habe ihn überzeugt, eine Feuerpause anzuordnen. Um die 70 Menschen konnten so gerettet werden, schätzt Baysal. Aber weitere 75 Zivilisten starben in den Kellern. Für ihren Einsatz hat Nurcan Baysal einen hohen Preis bezahlt. Weil sie mit beiden Seiten in dem Konflikt verhandelte, ist sie nun beiden Seiten suspekt. Die türkischen Behörden ließen sie vor 1 Jahr vorübergehend festnehmen. Auch mit der kurdischen Seite bekam sie Scherereien, erzählt sie. Die kurdischen Medien griffen mich an, weil ich mich für einzelne Menschen einsetzte, statt für den heiligen Kampf der Kurden. Das Problem mit diesen Medien ist, die sitzen alle im Ausland und haben keine Ahnung, was hier los ist. Nur wenige Menschen in Diyarbakir wagen es so offen, über die Hintergründe der Kämpfe vom Winter 2015/16 zu sprechen. Eine öffentliche Aufarbeitung jener Zeit hat noch nicht begonnen. Wir Kurden haben immer noch keine Antwort auf die Frage, warum das geschehen musste, warum so viele junge Menschen sterben mussten, weil auch in der kurdischen Bewegung keine Debatte und keine Selbstkritik zugelassen wird. In Anerkennung ihres Einsatzes für die Menschenrechte wurde Nurcan Baysal kürzlich von der UN-Menschenrechtskommissarin in New York empfangen. Dabei habe sie nichts anderes getan als ihre menschliche Pflicht, sagt Baysal, die nach wie vor als Menschenrechtlerin in Diyarbakir arbeitet. It happened and I was there and I didn't want to close my eyes.